Ja? Maus, ich hab's mir überlegt. Vielleicht ist doch etwas dran an Ihrer Mutmaßung. Wusste ich doch, dass das ein Angebot ist, das Sie nicht ausschlagen können. Es geht um Offenheit, Wahrheit. Ja, natürlich, Maus, die Wahrheit. Haben Sie denn schon was rausgefunden? Bin dabei. Ich habe die Tage noch mal Nebels letzten Roman gelesen. Ich glaube, Sie haben recht. So kann nur einer schreiben, der eine Rechtfertigung für eine außergewöhnliche Handlung konstruiert. Also, ich suche jetzt nach Belegen, Beweisen. Sehr gut. Ohne was Beweisbares können wir die Story nicht bringen. Aber fixieren Sie es nicht nur auf diese Geschichte. Verpacken Sie es ein bisschen bunt. Der hatte doch eine Menge Ticks, der Nebel. Schrieb auf einer uralten Schreibmaschine. Ein Remington. Trug nur weiße Anzüge. Eierschalenfarben. Eierschalenfarben, da haben wir es doch. Ich sehe, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ich melde mich. Aber erst, wenn Sie was richtig Stichhaltiges haben. Alle lieben den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Warum ist das so? Alle lieben den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Warum ist das so? Weil der Verrat als ein Tabubruch ohnegleichen angesehen wird, ein sich überwerfen mit der herrschenden Norm. Deswegen kommt dem Verrat etwas Heroisches bei. Der Einzelne aber, der diesen Akt tatsächlich vollbringt, den durchleuchtet man genauer und entdeckt zwangsläufig eine Reihe persönlicher und damit vielleicht nicht immer ganz ehrenwerter Motive, so dass man sich mit Abscheu von ihm abwenden kann. Aber gründet diese Abscheu nicht letztlich in Bewunderung? Verabscheut man den Verräter nicht deswegen, weil man selbst nicht den Mut aufbringt zur heroischen Tat, sich nicht getraut, sich einer existenziellen Prüfung und damit der Gefahr des Scheiterns auszusetzen? Da ist sie ja. Haben Sie Glück, dass wir die noch hier in der Registratur aufbewahren, bitte. Todesermittlungsakte. Ja. Warum untersucht die Polizei einen Selbstmord? Müssen wir. Bei jedem Toten, wo der Arzt auf dem Totenschein als Todesursache nicht natürlich ankreuzt. Da nehmen wir uns die Leiche dann nochmal gesondert vor. Auch bei Selbstmördern. Könnte ja sein, dass der Selbstmord fingiert ist. Waren Sie zufällig dabei damals? Lassen Sie mal sehen. Angelina Nebel. Naja, ich meine, ja, ich erinnere mich noch. Er war zwar nicht dabei, aber da ist damals darüber gesprochen worden. Ja, war eine komische Sache. Komisch? Naja. Was meinen Sie? Also ein fingierter Selbstmord? Nein, das war ausgeschlossen. Aber wie sie es gemacht hat, das war merkwürdig. Sozusagen ein doppelter Selbstmord. Doppelt? Ja. Weil sich bei der Obduktion herausgestellt hat, dass sie sowieso verhungert wäre. Ein oder zwei Tage später. Hatte wochenlang nichts gegessen. Hätte sich die Sache mit dem Erhängen am Fensterrahmen eigentlich sparen können. Oh Gott. Steht hier auch drin, wer sie damals gefunden hat? Ja, sicher. Warten Sie mal. Eine Marga Reuss, eine Freundin der Toten. Na, hier ist sogar ein Foto von Frau Reuss. Sehen Sie? Ja. Ob ich mir die Adresse notieren darf? Na, bitte. Da greifen wir wohl kaum mehr in ein schwebendes Verfahren ein, oder? Hervorragend. Sitzt wie angegossen. Darf ich mal? Nun gut. Die Hosenbeine müssen gekürzt werden. Wenn Sie wollen, stecke ich sie Ihnen kurz ab. Moment noch bitte. Die Farbe. Ich weiß nicht so recht. Elfenbein, der klassische Sommerton. Eben, Elfenbein. Und nicht Eierschalenfarben. Oh, das wird schwierig. Das ist etwas außer Mode, aber ich schau mal nach. Bitte. Oh, pardon. Können Sie denn nicht... Ich bitte um Verzeihung. Es ist meine Schuld. Ich habe nicht aufgepasst. Warten Sie. Ich helfe Ihnen. Oh Gott. Ist nicht so schlimm. Aber sagen Sie, sind Sie nicht Marga Reuss? Ja, aber woher wissen Sie... Die Freundin von Angelina Nebel? Oh Gott, ja. Aber Sie sind doch nicht etwa Otto Nebel. Das ist doch nicht möglich. Nein, nein. Otto Nebel ist seit fast 10 Jahren tot. Ich bin ein alter Freund. Das ist ja verrückt. Und ich dachte wirklich... Das ist tatsächlich ein sonderbarer Zufall. Weil ich nämlich gerade... Ja? Hätten Sie vielleicht 10 Minuten Zeit? Sie glauben mehr als die gewöhnliche Zuneigung einer Tochter? Sie verstehen, was ich meine. Sie hat ihn verehrt. Abgöttisch. So, dass es sie krank gemacht hat. Also, dass ich es eigentlich nicht mehr normal fand. Das ja, aber... Nicht normal, haben Sie gesagt? Ich weiß nicht, ob sie mit mir darüber gesprochen hätte. Aber Sie halten es für möglich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt da einen Briefwechsel zwischen ihr und ihm aus dem Jahr, bevor sie... Und den haben Sie? Nein, nein, den hat Nebels frühere Frau. Ob Sie sie bitten könnten? Ich? Warum fragen Sie sie nicht selbst? Ach, wissen Sie, es gibt ein altes Zerwürfnis zwischen uns seit der Trennung Nebels von seiner Familie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mir etwas derartiges auch nur leihweise überlassen würde. Hier haben Sie mein Handy. Ich soll Sie anrufen? Jetzt sofort? Es ist äußerst wichtig, glauben Sie mir. Die Reputation des ganzen wissenschaftlichen Projekts hängt davon ab. Die Entschlüsselung von Nebels letztem Roman. Hier, ich habe die Nummer schon eingetippt. Aber sagen Sie nicht gleich etwas von den Briefen. Verabreden Sie sich am besten zuerst einmal mit ihr in Ihrem Lieblingscafé. Es heißt Feinsinn. Ich glaube, sie freut sich immer, wenn sie mal aus ihrer Wohnung kann. Frau Nebel? Hier ist Marga Reuss. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben, könnten wir uns einmal treffen. Ich bin gerade in der Nähe des Café Feinsinn. Ja, wenn Sie jetzt Zeit hätten. Maus hier. Ich hab's. Maus, was ist denn los mit Ihnen? Was haben Sie? Die Belege, Beweise für Nebels Beziehung zu seiner Tochter. Welche Art von Beweisen? Briefe. Briefe, die sie ihm in den Wochen vor ihrem Tod geschrieben hat. Ach ja? Und was steht drin? Ich muss sie zuerst noch mal genauer sichten. Ja? Ich melde mich. Lieber Otto, es ist Ende Oktober und jetzt Herbst, die Klarheit des Himmels, des Tags und des Nachts verdeckt von tiefen, schweren Wolken, die nie mehr aufzureißen scheinen wollen. Und wenn sie es doch einmal tun, gegen Abend meist an ihren Rändern gefärbt, von einer ermatteten Sonne sieht es aus, als öffne sich eine alte Wunde. Seit einer Woche habe ich die Wohnung nicht verlassen, lese und lebe an krümelig werdenden Resten am Rande des Verschimmelns. Ich weiß nicht, worauf ich hoffe. Bemerke aber, dass selbst diesem schwächlichen Abglanz von Hoffnung langsam das Leben ausgeht. Soll ich etwa darauf hoffen, den durchsichtigen Himmel Siziliens wiederzusehen? Als ich aus Panarea abreiste, glaubte ich, gute Gründe dafür zu haben. Einen guten Grund, aber jetzt, eingehüllt in das erstickende Alleinsein in meinem Zimmer, benebelt vom nie aufhörenden Brummen des leeren Kühlschranks, verschwimmt mir dieser Grund, verblasst und ohne sicheren Boden unter den Füßen, schiebt sich an seine Stelle doch wieder Sehnsucht. Nicht nur nach dem Himmel Siziliens, nach dem Hotel, unserem Hotel, Vista di Stromboli. Ist es nicht merkwürdig, wie Panik und Sehnsucht ineinander greifen können? Man reagiert panisch auf das, nach dem man sich eigentlich sehnt, sehnt sich nach dem, was einen in tiefste Verwirrung stürzte, die Welt aus den Angeln hob. Auslandsauskunft? Ich hätte gerne eine Telefonnummer in Italien, auf Sizilien, auf der Insel Panarea. Der Name des Teilnehmers? Ein Hotel namens Vista di Stromboli. Vista mit V? Ja, natürlich. Unter diesem Namen gibt es keinen Eintrag. Ist es nicht möglich, dass der irgendwann einmal gelöscht wurde? Gibt es keine älteren Verzeichnisse? Moment bitte. Hören Sie, der Eintrag unter Hotel Vista di Stromboli ist 1994 gelöscht worden. Vor 10 Jahren. Existiert denn noch der alte Eintrag? Ja, aber darunter werden Sie den alten Teilnehmer sicher nicht mehr erreichen. Wahrscheinlich ist die Nummer anderweitig vergeben worden. Geben Sie sie mir trotzdem, bitte. Ich lasse sie Ihnen durchsagen. Möchten Sie danach verbunden werden? Jetzt? Nein. Danke. Ja? Maus hier. Ich bin jetzt sicher. Ich habe eine eindeutige Spur gefunden. Eindeutig? Was heißt eindeutig? Sie scheint mir ganz klar auf das hinzuweisen, was wir vermuten. Gut. Aber wenn sie so eindeutig ist, wie Sie glauben, warum verfolgen Sie sie nicht einfach? Es gibt da eine kleine Komplikation. Die Spur führt nach Sizilien. Sie wollen also einen Ausflug nach Sizilien spendiert bekommen? Von spendiert kann überhaupt nicht die Rede sein. Eine ganz normale Recherche. Nebel lebte die letzten Jahre auf Sizilien, das heißt auf einer der liparischen Inseln zwischen Sizilien und Neapel.